wünschte, nicht auf Russisch zu schreiben. Eine Sprache, die ich als Kind sicherlich nicht gut sprach. Meine Mutter war auch sehr gut. Sie sprach zu den Kindern auf Russisch und Französisch. Und ich will nicht verstehen, so zu sagen. Bloß, ich wünsche nicht, dass ich erwarte, die Angelegenheit, damit das nicht nur ein bisschen lang fahren wird, sondern tiefer. Thank you.